Großvater. Ihr kennt ihn ja mit seinem langen Barte. Wenn ich Kinder frag, haben sie gesagt, euer Schlumpfenvater ist ein richtig guter Mann. Immer wenn ihr Hilfe braucht, ist er für euch da. Dafür haben Kinder eben einen Opapa. Er hat Kinder lieb, gut, dass es ihn gibt. Ihr könnt mit ihm toben, das hält euren Opa fit. Egal ob früh, ob spät, euer Opa ist bereit. Denn er muss ja nicht zur Arbeit, darum hat er für euch Zeit. Ich hätte gern einen Opa, ich hätte gern einen Opa.